Die Schlesier hätten einen verängstigten Studenten mitgebracht. Hoffmannswaldau gebe sich überhaupt nicht wie ein adlig Söhnchen. Alle, bis auf Rist, der das Predigen nicht lassen könne, und Gerhard, dem das literarische Treiben fremd sei, zeigten freundlichen Sinn füreinander. Sogar der Hurenhirt Gräflinger füge sich und habe ihm, auf die Untreue seiner Flora schwörend, leidlichen Anstand versprochen. Allenfalls sei von Schnäuber, den er mit Misstrauen sehe, Hinterhältiges zu erwarten. Doch werde er notfalls den Haufen streng halten, abgesehen von den Saufköppen in der Wirtsstube, und ihm, der an seine Polen denke, sei jetzt nur noch jene doppelte und überdies kaiserliche Wache ohne Schlaf, die der Gelnhausen ihnen zum Schutz vor dem Brückenhof habe aufziehen lassen. Die Wirtin, zwar ein Luder, zeige sich übrigens als außergewöhnliche Person, die fließend mit Gryphius Italienisch parliere, dem Magister Buchner sogar in Latein zurückgezahlt habe und im Literarischen wie eine Füchsin im Gänsestall bewandert sei. So füge sich alles merkwürdig, als folge man höherem Plan. Einzig der pfäffische Ort sei ihm nicht geheuer. Man vermute in Telchte heimliche Treffen der Wiedertäufer. Der Geist des Knipper Dolling gehe hier noch immer um. Unheimlich mute die Gegend an, doch offenbar geeignet für Zusammenkünfte. Was Simon Dach sonst noch seiner Polin schrieb, will ich den beiden lassen. Nur seine letzten, schlafbringenden Gedanken sind mir zur Hand. Sie kreisten um das Für und Wider, waren dem Geschehen hinterdrein und voraus, ließen Personen auf- und abtreten, wiederholten sich, ich will sie ordnen. Dach hatte keine Zweifel an der Nützlichkeit des so lange vorbereiteten Treffens. Es waren, solange der Krieg schon dauerte, versammelnde Wünsche mehr geseufzt als geplant worden. Hatte ihm doch Opitz noch kurz vor seinem Tod solche Zusammenkunft bedenkend aus seiner Danziger Zuflucht geschrieben: Ein Treff allmöglicher Poeten in Breslau oder im Preußenland sollt unsere Sach einig machen, derweil das Vaterland zerrissen. Doch keiner, selbst Opitz nicht, wäre bei den verstreuten Dichtern so wohlgelitten gewesen wie Dach, dessen breit gelagertes Gemüt mit rundum verschenkter Wärme den Kreis eines solchen Treffens geräumig genug machte, um einen streunenden Einzelgänger wie Gräflinger, den adligen Schöngeist Hoffmannswaldau, den unliterarischen Gerhard aufzunehmen und doch bemessen hielt, denn das fürstliche Gönnergeschranz, dem nur an Huldigungspoemen und vorbestellten Trauerkarmina gelegen war, blieb ohne Einladung. Selbst seinem Fürsten, der etliche Dachliedchen auswendig hersagen konnte und der allgemeinen Reisekasse zugeschossen hatte, war Dach mit der Bitte gekommen, wohlwollend außen zu bleiben. Zwar hatten etliche Herren, Buchner und Hoffmannswaldau, geraten, den Friedensschluss abzuwarten oder abseits des noch immer wütenden Kriegsgeschehens, etwa im polnischen Lissa oder im heilen Gehege der Schweiz, zu tagen. Zwar wollte sich Zesen mit seiner Anfang der 40er Jahre in Hamburg gegründeten deutschgesinnten Genossenschaft in Konkurrenz begeben und mit Romplers aufrichtiger Tannengesellschaft ein Gegentreffen planen, aber die Beharrlichkeit Dachs und sein politischer Wille gaben den Ausschlag. In seiner Jugend hatte er unter Opitz Einfluss mit Grotius Bernecker und den Heidelbergern um Lingelsheim korrespondiert, weshalb er sich seitdem, wenn auch nicht diplomatisierend tätig wie vormals Opitz und Weckerlin immer noch, als Ireniker, das heißt Friedensmann, begriff. Trotz Zesen, der nachgab, und gegen die Intrigen des Straßburger Magisters Rompler, der nicht eingeladen wurde, setzte sich Simon Dach durch. Im 47. Jahr, als nach 29 Kriegsjahren der Frieden noch immer nicht ausgehandelt war, sollte zwischen Münster und Osnabrück das Treffen stattfinden, sei es, um dem zuletzt verbliebenen Band der deutschen Hauptsprache neuen Wert zu geben, sei es, um, wenn auch vom Rande her nur, ein politisches Wörtchen mitzureden. Schließlich war man wer. Wo alles wüst lag, glänzten einzig die Wörter. Und wo sich die Fürsten erniedrigt hatten, fiel den Dichtern Ansehen zu. Ihnen und nicht den Mächtigen war Unsterblichkeit sicher. Simon Dach jedenfalls war, wenn nicht seiner, dann der Versammlung Bedeutung gewiss. hatte er doch im Kleinen und weit ab vom Schuss, wie man in Königsberg sagte, Poeten und Kunstfreunde um sich versammelt. Nicht nur in der Magistergasse, wo er dank eines kneiphöfischen Beschlusses lebenslang Wohnung hatte, auch in des Domorganisten Heinrich Albert Sommergärtchen auf der Prickelinsel Lomse war man zusammengekommen, um sich vorzulesen, was zumeist bei Gelegenheit oder im Auftrag sein Versmaß gefunden hatte. Die üblichen Hochzeitsgedichte und Liedchen, die Albert in Musik setzte. Kürbishüttengesellschaft nannten sich die Freunde im Scherz, wissend, dass man im Vergleich mit anderen Gesellschaften, etwa mit dem fruchtbringenden Palmenorden oder der aufrichtigen Tannengesellschaft der Straßburger, selbst mit den Nürnberger Pegnitzschäfern, nur ein Zweiglein war im Geäst der deutschen, überall betriebsamen Poeterei. Doch weil Dach wusste, wie sehr man den ganzen Baum rauschen hören wollte, und weil ihm sein Name ein Wortspiel wert war, sprach er einleitend, als sich am frühen Nachmittag die weitgereisten Herren ausgeschlafen oder ihres Rausches ledig in der großen Wirtsdiele versammelt hatte, mal heiter, mal nachdenklich, wie es seine Art war, in diesem Sinne. Wollen wir nun, liebwerte Freunde, in meinem Namen, denn ich habe euch geladen, wie unter einem Dache beisammen sein, auf das jeder nach seinem Vermögen beitrage und so, weil am Ende alles zusammenklinget, die pegnesische, fruchtbringende und aufrichtige Kürbislauben- und Tannengesellschaft deutschsinnig entstehen lassen, damit im 47. Jahr unseres leidversessenen Jahrhunderts über allem langwierigen Friedensgerede, bei anhaltendem Feldgeschrei, auch unsere Stimme, die bisher im Winkel blieb, hörbar werde. Denn was wir zu sagen haben, ist nicht angewälschtes Geschwätz, sondern von unserer Sprache. Wo lass ich, Deutschland, dich? Du bist durch Beut und Morden bald 30 Jahre her nun dein Henker selbst geworden. Diese gereimten Zeilen, sagte Dach aus seinem kürzlich abgeschlossenen, aber noch nicht in Druck gegebenen Gedicht, das über den Untergang jener Kürbishütte klagend Bericht gab, die auf der Insel Lomse Ort der Königsberger Poeten gewesen war und dem Bau einer Handelsstraße hatte weichen müssen. Ihr zum Andenken hatte der Domorganist Heinrich Albert eine Musik geschrieben und in drei Stimmen gesetzt. Weil der Vers aufmerken ließ, drängten Hoffmannswaldau, Rist, Schepke und andere den Autor, die ganze Klage vorzutragen, was Dach erst später am dritten Lesetag tat. Mit eigener Produktion wollte er das Treffen nicht eröffnen. Auch weitere einleitende Reden ließ er nicht zu. Zesen wollte sich grundsätzlich zu seiner deutschgesinnten Genossenschaft und deren Gliederung in Zünfte äußern. Rist hätte sofort eine Gegenrede vorzutragen gehabt, ging er doch damals schon mit seiner späteren Gründung des Elbschwanenordens um. Vielmehr bat Simon Dach den frommen Paul Gerhardt, um dessen Fremdheit ein wenig aufzuheben, für alle ein Gebet, um günstigen Verlauf des Treffens zu sprechen. Gerhardt besorgte das stehend mit altlutherischem Ernst und nicht ohne Androhung von Verdammnis für anwesende Irrläufer. Er mochte die schlesischen Mystiker oder etwaige Calvinisten meinen. Indem er die Stille nach dem Gebet knapp hielt, rief Dach dann die vielgeehrten Freunde auf, jener Poeten zu gedenken, deren Platz hier zwischen ihnen wäre, wenn sie der Tod nicht gerafft hätte. Er zählte feierlich, worauf sich alle erhoben, die uns zu früh Abgeschiedenen auf, nannte Opitz zuerst, dann Fleming, darauf den politischen Mentor seiner Generation, den Ireniker Lingelsheim, danach Zinkgräf und überraschte die Versammlung. Schon wollte sich Gryphius in Unmut eindüstern, als des Jesuiten Spee von Langenfeld gedacht werden sollte. Zwar war vielen Anwesenden vertraut und nachahmend geläufig, was als Jesuitentheater Schule gemacht hatte, zwar waren dem Studenten Gryphius die lateinischen Oden des Jesuiten Jakob Balde etliche Verteutschungen wert gewesen, zwar hatte sich Gellnhausen, den niemand außer Harsdörfer und Gräflinger der Gesellschaft zurechnen wollte, als katholisch ausgegeben, und keiner nahm daran Anstoß, aber die Totenehrung für Spee war einigen der protestantischen Herren, selbst wenn sie sich dem Dachschen Toleranzgebot beugen wollten, eine Zumutung. Sie hätte lauten Protest oder stumme Abwendung zur Folge gehabt, wäre nicht Hoffmannswaldau dem nun streng blickenden und die erregte Versammlung zwingenden Dach beigesprungen, indem er zuerst aus Spees Trutznachtigall, die nicht ausgedruckt, aber in Abschriften in Umlauf war, den Bußgesang eines recht zerknirschten Herzens zitierte, wann abends uns die braune Nacht in Schatten schwarz verkleidet, um dann frei heraus, als trüge er das lateinische Original in sich, aus der Cautio Criminalis, Spees Anklageschrift gegen Inquisition und Tortur, etliche Fakten vorzutragen, denen Thesen folgten, worauf er des Jesuiten Mut lobte und herausfordernd allseits Gryphius direkt ins Gesicht fragte, wer unter ihnen, wie Spee im finsteren Würzburg, an die 200 Weiber unter der Folter erbärmlich gesehen, nach vor peintollem Geständnis tröstend zum Holzstoß begleitet, darauf sein grausames Erfahren niedergeschrieben und anklagend in Druck gegeben hätte. Da war keine Antwort möglich. Dem alten Weckerlin liefen Tränen. Als hätte er damit Sinn geben wollen, sagte der Student Schäffler, außerdem sei Spee wie Opitz von der Pest gerafft worden. Nur den Namen griff Dach auf und versah dann Logau mit gedrucktem Text, damit er, weil ja aller Toten gedacht werden sollte, eins der Sonette vortrüge, die der bald nach Opitz gestorbene Fleming für jenen auf Reisen durch die nagaiische Tartarei geschrieben hatte, und seinen eigenen Nachruf auf den Boberschwan, wie der Bunzlauer auch genannt wurde, trug Logau vor. Im Latein sind viel Poeten, immer aber ein Virgil. Deutsche haben einen Opitz, Dichter sonsten eben viel. Nachdem er den Friedensfreund Lingelsheim geehrt hatte, las Dach Zinkgräf zum Gedenken aus dessen scharfsinnigen Sprüchen zwei eher heitere und die Versammlung entspannende Anekdoten vor und, als man ihn darum bat, noch eine weitere. So ging die angestrengte Feierlichkeit in beifälliges Geplauder über. Besonders die Alten wussten Geschichten über die Verstorbenen. Weckerlin breitete aus, wie es der junge Opitz in Heidelberg zur Zeit des seligen Lingelsheim getrieben hatte. Was Fleming geschrieben hätte, wäre ihm seine baltische Elsabe nicht untreu geworden, wusste Buchner genau. Es wurde gefragt, warum Spees Gedichte bisher ohne Verleger geblieben waren. Dann ging es um Studentenjahre in Leiden. Gryphius und Hoffmannswaldau, Zesen und der junge Schäffler waren dort mit schwärmerischen Ideen traktiert worden. Jemand, ich, fragte, warum wohl Dach vermieden habe, bei der Totenehrung des Görlitzer Schusters zu gedenken, wenn doch die Böhmeisten auch hier vertreten seien. Indessen hatte die Wirtin mit ihren Mägden in der kleinen Wirtsstube ein eher bescheidenes Zwischenmahl getischt. In der vom Wurstbrühen fetten Suppe schwammen Mehlklittern, Brot lag in Fladen, Braunbier war zu haben. Man brach ab, tunkte ein, schlabberte, füllte nach. Rundum lief Gelächter. Wie man die Stadt an der Ems richtig nenne, Telgte, Telchte oder gar Techte nach Art der hiesigen Mägde. Dach ging den langen Tisch ab und sprach zu jedem ein wenig und mit jenen vermittelnd, die sich, wie Buchner und der junge Birken, schon jetzt im Disput erhitzen wollten. Es sollte nämlich nach Tisch über die Sprache geredet werden, was sie zerstört habe und woran sie gesunden könne, welche Regeln aufgestellt bleiben müssten und welche den Versfluss in Enge hielten. Wie der Begriff Natursprache, den Buchner als nur mystisch abwertete, mit besserer Zukost gesättigt werden und sich zur Hauptsprache auswachsen könne. Was als Hochdeutsch gelten dürfe und welchen Wert man den Mundarten beimessen solle. Denn so gelehrt und vielsprachig sie alle waren, Gryphius und Hoffmannswaldau zeigten sich in sieben Zungen beredt, so regional maulten und flüsterten, babbelten, polterten, dehnten, walzten und stelzten sie ihr Deutsch. Der Rostocker Laurenberg breitete, obgleich als Lehrer der Mathematik seit Wallensteins Einfall in Pommern im dänischen Seeland heimisch, seinen angestammten Snark über den Tisch und auf Platt gab ihm der Holsteiner Predigerist zurück. Seit bald 30 Jahren in London sässig, schwäbelte der Diplomat Weckerlin immer noch ungemildert. und in das vorherrschende Schlesisch mischten Moscherosch sein Alemannisch, Harsdörfer sein hitziges Fränkisch, Buchner und Gerhard ihr Sächsisch, Gräflinger sein niederbayerisches Gurgeln und Dach sein zwischen Memel und Pregel gewalktes Preußisch. Mit dreierlei Maulwerk hörte man den Gelnhausen traurige Zoten reißen und närrische Weisheiten trichtern, denn im Verlauf des Krieges waren dem Stoffel zum Hessischen, der Westfälische und der Alemannische Zungenschlag angelernt worden. So missverständlich machten sie sich verständlich, so verwirrend reich waren sie an Sprachen, so ungesichert frei war ihr Deutsch und noch vermögender bewiesen sie sich in allerlei Sprachtheorien. Kein Vers entkam seiner Regel. Fünftes Kapitel. Sobald Simon Dach sein Handzeichen gegeben hatte, vollzog sich der Umzug aus der kleinen Wirtsstube in die große Diele merkwürdig gehorsam. Ihm unterwarfen die Dichter ihren oft kindlich betonten Eigenwillen. Seine Obrigkeit nahmen sie an. Ihm opferten Rist und Zesen für ein Weilchen ihr eingefleischtes Gezänk. Einen Vater wie diesen hatte sich Gräflinger immer gewünscht. Dem adligen Hoffmannswaldau machte es geradezu Spaß, seine Gewohnheiten dem Bürgerdach unterzuordnen. Die Fürsten der Gelehrsamkeit, Harsdörfer in Nürnberg, Buchner in Wittenberg residierend, hätten sich den kneiphöfischen Magister bei Weinlaune gern zum Regenten gewählt. Und weil der im Hofdienst gallig gewordene Weckerlin seit einigen Jahren nicht mehr dem englischen König, sondern als Staatssekretär dem Parlament verpflichtet war, fügte er sich dem mehrheitlichen Willen. Mit allen anderen folgte er Dachs Zeichen, wobei der Alte den demokratischen Puritanismus seiner Wahlheimat ironisierte. Dort lehre ein gewisser Cromwell die Dichter Eisen fressen. Als einziger blieb der Student Schäffler fern. Ihn hatte es, noch während man bei der Suppe saß, durch das Emstor in die Stadt gezogen, wo er das Ziel der alljährlichen Telchter Wallfahrt, ein holzgeschnitztes Vesperbild, suchte, die sitzende Maria darstellend, wie sie starr ihren todesstarren Sohn hält. Als alle auf Bänken, Stühlen und weil von denen nicht genug waren, auf Melkschemeln und Bierfässern unter der Balkendecke im Halbkreis um Dach versammelt saßen, kam durch die offenen Fenster noch ein Weilchen die Sonne zu ihnen und mischte Fliegengesumm in ihr abwartendes Schweigen oder halblautes Gespräch. Schneuber sprach auf Zesen ein. Weckerlin erklärte Gräflinger das Chiffrieren von Agentenberichten, eine Kunst, die er in wechselnden Diensten entwickelt hatte. Von draußen hörte man die beiden Maulesel der Wirten und entfernter die zum Brückenhof gehörenden Köter. Neben Dach, der sich einen Armsessel zugestanden hatte, wartete ein Schemel auf den Vortragenden. Symbolhafte Zeichen, wie sie den regionalen Vereinigungen gebräuchlich waren, die Palme der fruchtbringenden Gesellschaft, waren nicht aufgestellt, zierten den Hintergrund nicht. Man hatte schlicht bleiben wollen oder es war ihnen kein zeichenhafter Einfall gekommen, der mochte sich finden. Und ohne Vorrede, nur durch ein Räuspern sich Ruhe schaffend, rief Simon Dach als ersten Vortragenden den sächsischen Literaturmagister Augustus Buchner auf, einen schon älteren, rundum straffen Herrn, der sich zu allem nur vortragend mitteilen konnte und dessen Schweigen sogar einem Vortrag glich. Er konnte sich dergestalt wuchtig ausschweigen, dass man seine stummen Perioden wie Redefiguren hätte zitieren können. Buchner las aus seinem in Abschriften weit verbreiteten Manuskript Kurzer Wegweiser zur deutschen Dichtkunst, das 10. Kapitel vor, vom Maße der Verse und ihren Arten. Diese Lektion versteht sich als Nachtrag zu Opitz' theoretischen Schriften, handelt vom richtigen Gebrauch der daktylischen Wörter, korrigiert den alten Ambrosius Lobwasser seligen Angedenkens, weil er in den alexandrinischen Vers falsche Pedes mit eingemengt und gibt Beispiele zu einer daktylischen Ode, deren vier letzte Verse trochäisch nach Hirtenart gesetzt sind. Verziert war Buchners Vortrag mit Verbeugungen vor Opitz, dem aber hier und da widersprochen werden müsse, und Sticheleien, die den abwesenden Prinzenerzieher Schottel, dessen Fürstenhörigkeit und schwärmerische Geheimbündelei betrafen. Ohne dass Abraham von Frankenberg genannt wurde, fiel das Wort Rosenkreuzer. Gelegentlich wechselte der Vortragende ins Gelehrtenlatein. Selbst in freier Rede war ihm in Zitaten alles geläufig. Der fruchtbringenden Gesellschaft angehörend wurde er der Genossene genannt. Als Dach zum Disput aufrief, wollte sich anfangs niemand an der Autorität Buchners wetzen, obgleich die meisten Herren in Theorie beschlagen, im Handwerk und auf Versfüßen sicher, den kreuzqueren Feindschaften eingewoben, ungehemmt berät und selbst dann zum Widerspruch gereizt waren, wenn ihnen Zustimmung auf der Zunge lag. Nur weil Rist mit Predigerton jede Kritik an Opitz verwerflich und lästerlich nannte, gab der Buchner-Schüler Zesen zurück, so rede jemand, der nur stumpfsinnig opizieren könne, der elbschwänische Meister der Opizerei. Nach Hartdörfers gelehrter Verteidigung der Nürnberger Schäfereien, die er durch Buchner angegriffen glaubte, und Weckerlins Hinweis, er habe schon lange gegen Opitzverbot und vor Buchner richtigen Gebrauch von daktylischen Wörtern gemacht, sonderte Gryphius ein wenig Bitterkeit ab. Solche Versschulen könnten allenfalls die seelose Vielschreiberei fördern, worauf ihm der Genossene zustimmte. Deshalb werde er, im Gegensatz zu anderen Sprachmagistern, seine Lektionen nicht in Druck geben. Danach rief Dach Sigmund Birken auf, einen Jüngling, dessen Haar mit immer neu belebtem Einfall bis über die Schultern lockte. Zu Kindsaugen glänzte im runden Gesicht ein feuchter Schmollmund. Man mochte sich wundern, dass so viel Schönheit der Theorie bedurfte. Als Birken aus dem Manuskript seiner deutschen Rede, Bind- und Dichtkunst das 12. Kapitel und daraus Regeln für die Schauspieler vorgetragen hatte, nach denen der Autor jeder Person anständige Rede in den Mund zu legen hätte, maßen die Kinder kindisch, die Alten verständig, die Frauenpersonen züchtig und zärtlich, die Helden tapfer und heroisch, die Bauern grob reden sollten, fielen Gräflinger und Laurenberg über ihn her. Da komme nur Langeweile raus. Das sei typisch für die Pegnitzerei. Da wehe immer nur laue Luft. Moscherosch höhnte, in welcher Zeit der junge Pfand eigentlich lebe. Eher halbherzig versuchte Harsdörfer, seinem Schützling zu helfen. Ähnliche Rollenzucht lassen sich in der Antike nachweisen. Gerhard lobte Birkens Regel, nach der alles Schaurige nicht nackt gezeigt, sondern allenfalls durch Bericht kundgetan werden dürfe. Gryphius, dem Arbeit an Tragödien nachgesagt wurde, schwieg dennoch und Buchners Schweigen dröhnte vernichtend. Da meldete sich Gelnhausen, nicht mehr im grünen Wams mit Goldknöpfen prahlend, sondern wie Gräflinger in Pluderhosen soldatisch gekleidet, saß er auf einer der Fensterbänke und hampelte ungeduldig, bis Dach ihn reden ließ. Der Stoffel sagte, er wolle nur anmerken, dass nach seinem kreuzqueren Wissen often die Alten kindisch und die Kinder verständig, die Frauenpersonen grob, die Bauern züchtig und die ihm bekannten tapferen Helden, selbst wenn es ans Sterben ginge, lästerlich redeten. Zärtlich habe zu ihm mit Vorzug auf Kreuzwegen nur der Teufel gesprochen. Worauf der Regimentssekretär aus dem Stegreif alle angeführten Personen miteinander zum Schluss den Höllenfürsten parlieren ließ. Selbst Gryphius lachte. Und versöhnlich schloss Dach den Disput, indem er die Runde fragte, ob es denn ratsam sei, auch noch auf dem Theater, wo doch das Leben dererlei täglich biete, Blutrunst zu zeigen und dabei Unflat reden zu lassen. Ihm wolle des jungen Birken Regel einleuchten, wenn sie nicht allzu starren Gebrauch finde.